die Masse klatscht. Ich werd gesponsert dafür, dass ich gleich einen Affen mach mit Kindern, dummen Menschen und Rentnern macht man Kohle. Ich bin nicht Helene Fischer, deswegen schaff ich's auch ohne. Vor der Jukebox pump ich meine eigenen Tracks. Du feierst Bowser und Crow, ich find sie beide wack. Frauentausch ist heutig, komm ins Brauhaus neulich. Ich zeig dir, dass selbst dein Alki-Vater gegen mich ein Toy ist. Du kannst darüber nicht lachen, ich weiß, du armes Kind. Doch Finch und ich sind wirklich immer Bro, weil wir der Adel sind und ganz große Fans vom Sexismus. Saufen find ich übergrande, aber Sexismus, egal ob dicke, blonde, geistig, behinderte oder beschränkte. Ich krieg, was ich brauch in jeder Ostberliner Schenke. Bist du Brüde, muss der Bombi leider bügeln, denn er lernte heute Abend wieder 49 Krüge. Wenn der Dame irgendwas an meiner Fahne nicht gefällt, ist sie entweder ein Mann oder einfach nur bewölkt. Doch schieb die Wolken weg mit deinem strahlend weißen Lächeln, weil ich andernfalls dein Nasenbein zerbreche. Dein Nasenbein zerbreche. Okay, MC Bombe. Und wir wollen darüber reden, was du liebst. Was liebst du? Also, das erste, was mir spontan einfällt, ist, sich am Wochenende abzuschießen mit Freunden. Wie läuft das ab? Man trifft sich in trauter, geselliger Runde. Dann wird die ein oder andere Spirituose konsumiert. Wo gehst du dann feiern? Was für Musik vor allem? Nein, nur auf Techno. Nur auf Techno. Rap, aber gehst auf Techno feiern? Weil Techno-Partys ehrlicher sind und da nicht so viel Grabscherei am Start ist, die Leute nicht so eitel sind. Bei Techno geht's nicht um eine Olle abzuschleppen am Ende des Abends, sondern einfach um einen geilen Rave zu haben. Ich bin ein Öko-Kind, doch dicke Torten, trotzdem wie ein Trollo. Du hast Bock auf Natur, komm her und gönn dir meinen Bollo. Mit Jimi Hendrix in den Ohren lauf ich durch die Hut. Besser stör mich nichts dabei, sonst schlag ich dich spontan kaputt. Meine gesunde Ernährung, gleich die Saufexzesse aus. Am Wochenende bin ich auf Spaßtour und auf Tabletten auch. Mit Wirkstock-Sandalen und dem Volkskotz-Karo-Hemd sieht man mich im Wedding, wie ich friedlich auf dem Bahnhof fäll. Ihr habt höchsten Beef in eurer Krabbeltruppe. Dorte Bio-Mama abgenuckelt, Hilly Bomber, Schacke, Muppe, Hoodie aus Hanf. Drogen am Bau, nur auf Streuobstwiesen, Plattenbau, Yoga auf dem Dach. Ich bin ein Öko-Kind, ich bin ein Öko-Kind, doch ficke Torten, trotzdem wie ein Prollo. Du hast Bock auf Natur, komm her und gönn dir meinen Dollo. Ich bin ein Öko-Kind, doch ficke Torten, trotzdem wie ein Prollo. Du hast Bock auf Natur, komm her und gönn dir meinen Dollo. Mit Jimmy Hendrix in den Ohren, lauf durch die Hook. Besser stör mich nicht dabei, sonst schlage ich mich kaputt. Meine gesunde Ernährung,